Ich freue mich sehr, in Berlin sein zu dürfen. Ich darf mich bedanken bei Frank-Walter Steinmeier für die Einladung. Heute hier, morgen dort. Da kann man als Außenminister schon mal durcheinander kommen. Potsdam, nicht Berlin. Irgendjemand wird es dem Österreicher Sebastian Kurz gesagt haben, nach diesen ersten Worten beim Eintreffen vor dem Tagungshotel im Norden der Stadt. Auch wenn zentrale Akteure wie der russische und der amerikanische Außenminister nicht in Potsdam sind, 39 Amtskollegen sind der Einladung Frank-Walter Steinmeiers gefolgt. Wer konkrete Ergebnisse oder Beschlüsse erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Dies war bewusst ein informelles Treffen. Als amtierender OSZE-Vorsitzender weiß Steinmeier, die Spannungen zwischen Russland und dem Westen verdienen nicht erneut das Etikett Kalter Krieg. Dennoch erinnerte er an politische Instrumente aus vergangenen Jahrzehnten. Zur Geschichte wissen Sie, dass Willy Brandt, Egon Bahr, Hans-Dietrich Genscher gearbeitet haben für die Schlussakte von Helsinki und seitdem früher die KSZE, später die OSZE, die Organisationen waren, in denen der Dialog zwischen Ost und West gepflegt wurde. Nicht allein die Annexion der Krim und der Krieg im Osten der Ukraine unterstreichen die Herausforderungen für die OSZE. Ihrem Anspruch als unteilbare Sicherheitsgemeinschaft wird sie seit Jahren nicht gerecht. Es gibt keinen Konsens in Fragen der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie. Verlorenes Vertrauen wiedergewinnen, das ist mit Blick auf Russland ein zentrales Motiv für Steinmeier. Das ist auch der Hintergrund für seinen Vorstoß, Gespräche über neue Ansätze konventioneller Rüstungskontrolle in Europa zu führen. Ein Thema hier in Potsdam, wie Steinmeier in der Pressekonferenz am Nachmittag sagte. Es haben sich viele heute gemeldet, die gesagt haben, es ist dringend an der Zeit, hier wieder zu Gesprächen zu kommen. Keine Frage, niemand macht sich Illusionen, zu allerletzt ich, dass das nichts ist, was von heute auf morgen kurzfristig Erfolge sichern kann. Skeptiker zweifeln an den Erfolgschancen für diese Initiative, nicht an der Notwendigkeit. Gerade in Bezug auf neue Waffensysteme wären Verhandlungen dringend geboten, wohl aber am Willen Russlands, substanzielle Gespräche zu führen. Wir unterstützen den Kurs Steinmeiers, sagte der österreichische Außenminister Kurz, sowohl was den Dialog mit Russland allgemein angeht, wie auch den Aspekt Rüstungskontrolle. Waffen gibt es nicht nur genug, sondern in Wahrheit zu viele. Und insofern ist das eine Initiative, die wir nicht nur gut finden, sondern die wir, wenn wir 2017 den Vorsitz übernehmen, gerne weiterführen wollen. Die Österreicher übernehmen den OSZE-Vorsitz im Januar. Davor steht noch das formelle Treffen der Außenminister im Dezember in Hamburg an. Hier in Potsdam soll es nach den Arbeitssitzungen mit einer Bootsfahrt, dem Gang über die Glienicker Brücke und einem Abendessen im, wenn das bei 40 Ministern geht, kleinen Kreise auch locker zugehen. Mit unverwechselbarer Stimme meldete sich heute auch ein Neuzugang im Kreise der Außenminister zu Wort, Boris Johnson aus London. Seine Botschaft: Whatever our relationship is going to be with the treaties of the European Union, the United Kingdom is not leaving Europe. We are going to remain integrally involved in the diplomacy and politics of our continent. Was immer mit den europäischen Verträgen geschieht, wir werden Europa nicht verlassen, sondern politisch und diplomatisch weiter mitmischen, so Boris Johnson in Potsdam.